Alle Nutte mit viel Geld lutscht mein Schwanz, lutscht mein Schwanz. Alle Fotzen ohne hier lutscht mein Schwanz. Alle, die mich mögen, gern mein Schwanz. Alle fiesen Geld lutscht mein Schwanz. Alle Nutte mit viel Geld lutscht mein Schwanz, lutscht mein Schwanz. Alle Fotzen ohne hier, lutscht mein Schwanz. Alle Mädels, die mich mögen, lutscht mein Schwanz. Alle Frauen dieser Welt, lutscht mein Schwanz. Alle Nutte mit viel Geld, lutscht mein Schwanz, lutscht mein Schwanz. Alle Fotzen ohne hier, lutscht mein Schwanz. think about the good, not the bad. I never gonna be alive after the waterfall. I walk home down to the bottom. I never gonna be alive just the way we are. I think about the good, not the bad. I never gonna be alive after the waterfall. I walk home down to the bottom. I never gonna be alive just the way we are. I think about the good, not the bad. I never gonna be alive. Never did you realize I was wrong. Walk home, stumbled around. I never did you realize. schon mal.